Zeit zum Weitergehen, wird's Zeit zum Weitergehen. Komm, wir tanzen durch die Nacht und am Ende kommt ein Tag. All die Liebe macht uns weich, was dich tötet, härtet ab. Die Natur der Leichtigkeit nimmt uns in ihren Arm. Kann sein, dass sie uns liebt. Was dich tut.